Aber sind die Texte in dem Lexikon nicht sehr schwer zu verstehen, wenn man erst mit dem Studium anfängt? Nein, das Lexikon ist ja nicht nur für Wissenschaftler geschrieben. Und es gibt auch viele Bilder und Tabellen. Dadurch kann man die Texte besser verstehen. Gibt es in dem Buch auch Informationen über die Entstehung der Hirnforschung? Ja, da können Sie das Vorwort in dem Lexikon lesen. Da ist kurz beschrieben, seit wann es das Fachgebiet Hirnforschung gibt und wie es entstanden ist. Hm,